Raffel und mit Rosen knallen die Berge und die Hügel fallen. Mein Heiland aber trüget nicht, mein Vater muss mich durch Jesu rotes Blut bin ich in seine Hand geschrieben. Er schützt mich doch, wenn er mich auch gleich wirft ins Meer. So lebt der Herr auf großen Wassern hoch. Er hat mir selbst ein Leben zugeteilt, drum werden sie mich nicht ersäufen. Wenn mich die Wellen schon ergreifen und ihre Flut mit mir zum Abgrund eilt, so will er mich nur ob ich an Jonas werde denken, ob ich den Sinn mit Petrus auf ihn werde lenken. Er will mich stark im Glauben machen, er will für meine Seele wachen. Das immer wankt und weicht in seiner Güte, der an Beständigkeit nichts gleicht, öffnen es zu stehen. Mein Fuß soll bis an der Tage letzten Rest sich hier auf diesen Felsen gründen. Halt ich dann stand und lasse mich im Felsen festen Glauben finden, weiß die er mir schon vom Himmel beut, zu rechter Zeit.